Live. DJ Session mit Mogwai. Ganz genau, Sektor. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten 1 Live DJ Session Ausgabe. Jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr versorgen wir euch hier mit aktuellstem Club Sound. Das ist auch diesen Samstag so. In der ersten Stunde wie immer mit mir Mogwai von 22 Uhr bis 23 Uhr mit den heißesten Neuerscheinungen der Woche. Danach geht's wie immer weiter mit einem Gast-DJ. Heute haben wir ein Gast-DJ-Team. Heute ist es Dimitri Vegas und Like Mike, das Tomorrowland-DJ-Team. Und danach geht's dann auch weiter mit Lovra aus unserem 1 Live DJ Session Residency. So viel zum Ablauf. Bei mir geht's hier direkt los mit der ersten Platte. Die kommt von Masuma und heißt Mermaid. Und damit wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß mit 3 Stunden 1 Live DJ Session. Session mit Mogwai. Thank you. hört die 1 Live DJ Session und das gerade mit mir Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, kommt von Alcatraz, heißt Gimme Love. Das Original war schon ein Knaller. Hier jetzt aber im Sebastian Leger Extended Remix. Ja, und für die, die sich mehr für die Playlist von heute Abend interessieren, die können gerne mal in unsere 1 Live App gehen. Hört euch dort gerne die DJ Session nochmal an und findet dort dann natürlich auch die Playlist von unseren heutigen 3 Stunden 1 Live DJ Session. Hier geht es weiter mit einem weiteren Klassiker von Josh Wink und Size 9. I'm Ready im neuen Marco Farone Extended Remix. Thank you. gehört die 1Live DJ Session mit mir, Mogwai, in the Mix. Session mit Mogwai. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside down, boy, you turn me. now dance, baby. Just dance, baby. Nobody knows my mission in this music. Only you can feel where I'm coming from, where I'm coming from. Feel the music, feel your body. Now dance, baby. You could be a star, a DJ. You could be yourself. Be yourself. It's all about the way you dance, you dance, you dance, you groove to this vibe, to my vibe, your vibe, our vibe. It doesn't matter, just dance, dance, dance, dance. Now dance, baby. Just dance, baby. Die 1 Live DJ Session und das gerade mit mir Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, kommt von Mr. V aus New York, Luke van Dijk und Jordan Brando. Und ihr Track heißt Just Dance. Ja, und wenn ihr diese oder auch andere DJ Sessions gerne nochmal hören möchtet, dann geht doch einfach mal in unsere 1 Live App. In der App findet ihr immer die aktuellste Show. Und die könnt ihr natürlich abonnieren und egal wo euch offline anhören. Hier geht es weiter mit einer sehr außergewöhnlichen Kollaboration. Renier Sonneveld aus Holland und Gordo aus LA mit ihrem Track Loco Loco. Der kommt jetzt. Checkt das mal aus. I want you. Yeah. Samstagabend im Sektor 1 Live DJ Session Zeit im Sektor. Jeden Samstagabend von 22 Uhr bis 1 Uhr versorgen wir euch hier mit aktuellster Clubmusik und das gerade mit mir Mogwai in the Mix. Und was ich hier gerade spiele, kommt von Tom und Collins und heißt Dancing Shoes. Und danach geht's weiter schon mit dem nächsten Track. Der kommt von Trace und heißt Good Time. Ihr hört 1 live und das mit 1 live DJ Session. Und das immer noch mit mir, Mogwai in the Mix. Gleich um 23 Uhr geht's hier weiter mit Dimitri Vegas und Like Mike. Und von 0 bis 1 Uhr habe ich für euch noch Lovra aus unserem 1 live DJ Session Residence Team. Also bleibt dran. Es geht hier wie immer schwer nach vorne. My life is so complete. My love is true because of you. I'm doing what you do. Who would think that I finally found the perfect love I searched for all my life? Session mit Mogwai. Make my day.